Die kluge Volkswirtin mit ungewöhnlicher Biografie, so die Welt, trieben offenbar weitere, andere radikale Gedanken um. Die Welt zitierte am 9. September 2017 aus einer E-Mail vom Mail-Account einer Frau mit Namen Alice Weidel, die am 24. Februar 2013 geschrieben wurde: Der Grund, warum wir von kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma etc. überschwemmt werden, ist die systematische Zerstörung der bürgerlichen Gesellschaft als mögliches Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden. Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und haben die Aufgabe, das deutsche Volk klein zu halten, indem molekulare Bürgerkriege in den Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen. Hier findet sich wieder die Idee des großen Austauschs. Auf Nachfrage der Welt antwortete Weidel über einen Anwalt: Der von Ihnen vorgelegte Text wurde von unserer Mandantin nicht verfasst. Es wäre daher falsch und rechtswidrig, öffentlich zu behaupten, unsere Mandantin habe diesen Text geschrieben oder auch nur diesen Verdacht zu äußern. Eine Woche später schrieb die Welt dann: AfD-Spitzenkandidatin Weidel spricht nicht mehr von Fälschung. Weidels Anwalt hatte nochmal geschrieben. In dem Anwaltsschreiben heißt es, Weidel sei aus Journalistenkreisen zugetragen worden, dass geplant werde, eine mit unserer Mandantin geführte private Korrespondenz zu veröffentlichen. Angeblich solle damit der Umstand bewiesen werden, dass sie und der E-Mail-Empfänger in der Vergangenheit tatsächlich eine Mail-Korrespondenz gehabt hätten und Weidel dabei eine besondere Schreibweise verwendet habe. Dazu sei es aber nicht erforderlich, dass weitere Mails veröffentlicht würden, denn beides sei unstreitig korrekt und durch die Vorlage von E-Mails daher nicht beweisbedürftig. Am 1. Februar 2023 konfrontierte das ZDF sie erneut mit dieser E-Mail, doch Weidel blockte ab. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das soll. Auf die Frage, ob sie die E-Mail geschrieben habe, ließ sie sich nicht ein. Ich sage dazu nichts weiter. Eines ist sicher, die Schreiberin dieser E-Mail dürfte sich in einem Umfeld von Tino Chrupalla, Maximilian Krah, Björn Höcke, Martin Sellner und Götz Kubitschek wohlfühlen. Nach dem Parteitag war also klar, dass Höcke die AfD unterwerfen konnte. Was ihn umtreibt, hat er schon früh in seinem Buch »Nie zweimal in denselben Fluss« dargelegt. Höcke beschwört dort ein Untergangsszenario, das die Publizistin Liane Bettnartz in einer Rezension, die am 17. Januar 2019 in der inzwischen abgeschalteten deutschen Huffington Post erschienen und nunmehr auf Focus Online abrufbar ist, zusammenfassend so zitiert: